Erster meine Brüder, werdet nicht zu viele Lehrer. Ihr wisst, wir haben eine größere Verantwortung. Zweiter wir alle machen viele Fehler. Wer mit seinen Worten keine Fehler macht, ist ein perfekter Mensch. Er kann seinen ganzen Körper kontrollieren. Dritter wir legen Pferden Zügel in den Mund. So können wir ihren ganzen Körper lenken. Vierte Schiffe sind sehr groß. Starke Winde treiben sie. Ein kleines Ruder lenkt sie aber. Der Steuermann bestimmt die Richtung. Fünfter die Zunge ist ein kleines Körperteil. Aber sie kann Großes bewirken. Ein kleines Feuer kann einen großen Wald anzünden. Sechster die Zunge ist wie ein Feuer. Sie ist ein Ort der Schlechtigkeit in unserem Körper. Sie kann den ganzen Körper schlecht machen. Sie kann das ganze Leben zerstören. Sie selbst kommt von etwas Bösem. Siebte Menschen können alle Tiere zähmen. Sie zähmen Vögel, Schlangen und Meerestiere. Achter aber kein Mensch kann die Zunge zähmen. Sie ist ein unruhiges Übel. Sie ist voller tödlichem Gift. Neunter mit der Zunge loben wir Gott, den Herrn und Vater. Und mit ihr verfluchen wir Menschen. Gott hat diese Menschen nach seinem Bild geschaffen. Zehnter aus demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder, das soll nicht so sein. Elfter kann eine Quelle süßes und bitteres Wasser geben? Zwölfter meine Brüder, kann ein Feigenbaum Oliven tragen? Oder kann ein Weinstock Feigen tragen? Eine Salzquelle kann kein süßes Wasser geben. Dreizehnter wer von euch ist weise und klug? Er soll seine guten Taten zeigen. Er soll sie mit der Sanftmut der Weisheit tun. Vierzehnter wenn ihr Neid und Streit in eurem Herzen habt, dann prahlt nicht damit. Und lügt nicht gegen die Wahrheit. Fünfzehnter das ist keine Weisheit von Gott. Sie ist irdisch, menschlich und böse. Sechzehnter wo Neid und Streit sind, da gibt es keine Ordnung und nur Böses. Siebzehnter aber die Weisheit von Gott ist zuerst rein. Dann ist sie friedlich, freundlich und gehorsam. Sie ist voller Mitleid und bringt gute Ergebnisse. Sie ist ehrlich und ohne Falschheit. Achtzehnte Menschen, die Frieden halten, sehen Gutes aus. So entsteht ein richtiges Leben.